In KRD Konserva 162 erzählte ich vom Kuhstallmuseum. Wie ich nun vom Geocacher mit dem unaussprechlichen Namen und ehemaligen Wirt des Zunftstübchens in Wiel via Lok zum 120. Stammtisch erfuhr, gibt es das nicht mehr. Grüße an Grixel Brüpf gehen raus. Zitat. Hallo ihr Lieben, auch diesen Stammtisch werden wir leider verpassen, aber TJ Podcast hat mich deutlich mehr als 38.27 unterhalten. Viele der besprochenen Stammtische wurden für mich wieder lebendig, besonders das Kuhstallmuseum hat mir ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. In Klammern, Ernst B., der uns so lebhaft die Vergangenheit nahegebracht hat, ist vor Jahren an Demenz gestorben und das Museum wurde aufgelöst. Auch das Paddel-Event hatte ich noch lebhaft in Erinnerung. Ja, der Untergang. Moin! Ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 166. Mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. So viele Erinnerungen und es ist immer wieder schön zu lesen, dass man sie teilen und am Leben erhalten kann. Das freut mich und beflügelt mich weiterzumachen, denn solange man derartige Rückmeldungen erhält, ist dieses Projekt nicht umsonst. Und wo wir beim Thema GC-Event sind, ein Nachtrag zu Konserve 164. Neulich beim 5. Stammtisch Overath und Umzu spielten sich zum Ende hin unschöne Geschehnisse ab. Ich berichtete. Nun las ich im Nachhinein, Zitat aus dem Logbuch, also, hierhin kommen wir nicht wieder, das war leider schlechte Werbung, die das Restaurant da abgeliefert hat. Und ärgerlich für die Dörner, die Essen und Getränk übernehmen mussten, die sie nicht konsumiert haben. Zitat Ende. Wie sieht das eigentlich rechtlich aus? Zahlt der letzte Gast die Zeche der ganzen Runde? Ich möchte vorausschicken, dass ich kein Jurist bin, will sagen, ich habe keine Ahnung. Allerdings habe ich schon öfter derartiges erlebt und zudem kann ich suchmaschinieren. Auf diese Weise fand ich Folgendes, was sich zudem mit meinen bisherigen Erfahrungen und Kenntnissen deckt. Zitat: Zahlt der letzte Gast die Zeche der ganzen Runde? Nur in der Wunschvorstellung des Wirts. Insbesondere in großen Runden, wenn Bestellungen auf Bierdeckel notiert werden, kann es zu Missverständnissen bei der Abrechnung kommen. Jeder muss allerdings nur das bezahlen, was er bestellt hat, so Roland Partneranwalt Schneider. Wenn also der Kellner mit dem letzten Gast abrechnet und noch einige Positionen auf der Rechnung offen sind, darf er diesen nicht einfach zur Kasse bitten. Kann der Gastwirt nämlich nicht beweisen, wer was gegessen und getrunken hat, bleibt er auf dem Restbetrag sitzen. Hier gibt es nur eine Ausnahme. Der Letzte der Runde muss die Zeche zahlen, wenn alle Speisen und Getränke, mit seiner Zustimmung, auf seinem Deckel vermerkt wurden. Dann liegt es an ihm zu beweisen, dass dies nicht alles seine Bestellungen sind. Zitat Ende. Die Quelle ist www.axa.de, das Plus von AXA Geschäftskunden und Unternehmen Gastronomie und Hotellerie Gastronomie Restaurant Rechtstipp. Auf die Frage, zahlt der Letzte am Tisch die Rechnung, fand ich folgende Antwort unter www.anwaltsuchservice.de Rechtstipps Rechte von Gästen beim Restaurantbesuch 26021. Zitat: Dass bei einer Gruppe im Restaurant immer der Letzte die Rechnung zahlen muss, ist ein reiner Mythos. Hier gilt, jeder zahlt nur das, was er selbst bestellt hat. Dies gilt jedenfalls, wenn jeder der Gäste einzeln für sich selbst bestellt hat. Die Beweislast dafür, dass der Gast genau dieses Essen bestellt hat, liegt dabei beim Wirt. Hat ein Gast für die ganze Gruppe bestellt, sieht die Sache hingegen schon anders aus. In diesem Fall muss der Besteller gegebenenfalls auch für Gruppenmitglieder zahlen, die früher nach Hause gegangen sind. Hier liegt dann auch die Beweislast beim Gast. Zitat Ende. Ich ziehe daraus folgenden Schluss. Ein Event-Owner kann gern eine Lokation reservieren, sollte aber tunlichst darauf achten, dass jeder Teilnehmende auf seinen eigenen Deckel bestellt. Sofern dann jemand nicht zahlt, ist es das Problem des Wirts und nicht das des letzten Gast oder Owners. Insbesondere dann nicht, wenn die Bedienung zu faul ist, die jeweiligen Getränke und Speisen auf den jeweiligen Deckeln zu notieren. So geschehen in der Lokalität des Events. Das erste Getränk wurde auf den Deckel geschrieben, das Essen und weitere Getränke nicht. Selbstverständlich ist das gegebenenfalls bitter für den Wirt, aber hey, soll er halt seine Belegschaft ausreichend schulen. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang gern an legendäre Nordseetaufen und wie der Wirt des Vorevents zu seinem Namen gekommen ist. Aber nochmal zu den Quellen. Das erste Zitat war www.axa.de und das zweite Zitat unter www.anwalt-suchservice.de. Apropos Wirt. Am 7. war Stammtisch in Wiel. Luttinger war Owner, aber es war so wenig los, da hat er überhaupt nichts aus den Konserven erzählt. Allerdings hat er ein kleines Rätselquiz vorbereitet und weil es ein Geocaching-Event war, ging es um Geocaching im Oberbergischen. Dazu hat er Fragebögen ausgeteilt und die durften die Teilnehmenden dann ausfüllen. Ich hatte überhaupt keinen Plan, daher habe ich A. einen Teambogen mit meiner Holde angelegt und B. eben meine Holde das Ding ausfüllen lassen. Jetzt habe ich hier diesen Zettel und den lese ich euch mal vor. 120. Stammtisch in Wiel, verflixte 7, Statistik Oberberg. Herzlich willkommen in der Statistik Oberberg 2023. Teamname habe ich TJ und Hovig reingeschrieben. Unnötig, überflüssig und doch da. Trage einfach die Cacher-Namen an der richtigen Stelle ein. Jetzt kommt eine Reihe Cacher-Namen, die man dann eintragen und streichen kann. Team Yoda, Flat 75, die Stockente, Berti, Kappenschlumpf, Axu Kuddel, Engelskirchnerin, Desolda, Ludewig, Flat 75, Team Yoda und Geobiker Liam oder Liam. A. Owner versteckte Caches in Oberberg. 1202, schrieb Frau Flat 75. 280, schrieb Frau Team Yoda. 322, schrieb Frau Ludewig. Flat 75 war richtig, ein Punkt. B. Finder gefundene Caches in Oberberg. 3723 Axu Kuddel, 3262 Flat 75, 3240 Geobiker Liam. 3 Punkte. Wahnsinn, woher weiß die das? Naja, zumindest eine gute Idee, meine Holde das ausfüllen zu lassen, weil ich hätte null Ahnung gehabt. C. Finder gefundene Caches in Oberberg in nur einem Jahr. 758 Kappenschlumpf, 645, Desolda, 615, die Stockente, wieder 3 Punkte, es ist der Knaller. D. Owner der 3 meistgelockten Caches in Oberberg. 2199, Engelskirchnerin, 2492, Berti, 1394, Team Yoda. Zusammen 5 Punkte, ich brech weg. E. Wie viele aktive Caches gibt es heute, 7.12.2023 in Oberberg? Eine Schätzfrage. Die habe ich beantwortet mit 32.746. Das war weit überzogen. Damit hatte ich zwar den höchsten Wert, war aber auch am weitesten von der Wahrheit weg. F. Wie viele neue Caches gab es bisher im Jahr 2023 in Oberberg? Wieder eine Schätzfrage. Schrieb die Holde 124 oder 924? Ich kann es nicht lesen. Die 9, die hätte dies, das, Ananas sein können. Möglicherweise einen 9. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall keine Punkte, aber insgesamt 12. Und mit diesen 12 Punkten, wie es der Zufall wollte, erhielt sie den 4. Platz und gewann ein Paddling am Stahlseil inklusive innenliegendem Logbuch. Der hochwertig gearbeitete Paddling hatte sogar eine Seilkausche am Seilende. Etwas vermisst habe ich allerdings das Spacks- und Dübelset für Baum und Mauer. Aber irgendwas ist ja immer. In der Lokalität gab es Getränke in Dosen, unter anderem rote mit grünem Weihnachtsmann einer bekannten Getränkefirma. Das Motiv würde sich perfekt für einen Weihnachtsbaum eignen und die ösenförmige Öffnungslasche eignete sich perfekt für die Aufhängung. Leider war meine Holde von der Idee nicht wirklich begeistert, was schade war, denn mit 10 solchen Dosen wäre der Baum schnell geschmückt. Viel begeisterter von der Idee war hingegen ein Kescher-Kollege. Er wünscht sich ein Foto von mir, liegend unterm mit obigen Dosen dekorierten Weihnachtsbaum. Ein Herzenswunsch. Dieses Bild würde zudem einen Ehrenplatz in der Galerie seines Hausflurs finden. Wahrscheinlich gegenüber der Toilette, egal. In diesem Zusammenhang fällt mir spontan eine im Radio gehörte Liedzeile ein. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Ja, Fragen über Fragen. Ich sinniere noch. Ich gehe mal mit dieser Idee schwanger und möglicherweise unter Umständen vielleicht, ja, kommt es zu diesem Bild. Aber sicher bin ich mir nicht. Und ob ich es dieses Jahr mache, ja, ich weiß es nicht. Soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Das dachte sich Bucephalus mutmaßlich auch. Zumindest wenn man Gottlieb Konrad Pfeffel glauben darf. Der Kornett und sein Pferd von Gottlieb Konrad Pfeffel. Mit Stolz bestieg Max der Kornett sein Pferd Bucephalus und tummelt es wie ein Poet den alten Pegasus. Stracks stand es still, als ihm der Sporn den Wink zum Tanzen gab und warf beim dritten Stich voll Zorn den kleinen Henker ab. »Ha, Biest!« rief er, »das ist zu grob!« »Ich geh dir«, sprach das Tier, »im Schritt, im Trab, selbst in Galopp. Den Tanz verbitt ich mir.« »So, so«, rief Max, »du brauchst das Maul!« »Ein Bauer«, spricht Papa, »ein Tanzbär und ein Rittergaul sind zum Gehorchen da.« Gepeinigt durch der Peitsche Zwang tanzt sich der Braun halb tot, bis endlich der Trompete Klang dem Heer ins Feld gebot. Max fiel, vor Wut zerstampfte ihn der wiehernde Koloss. »Was tust du?« schrie der Paladin. »Ich tanze«, sprach das Ross. »Und was reimt sich auf Ross?« »Klar, Schloss. Es gibt Neues vom Schloss Heiligenhofen.« Neulich hatte ich ja eine Unterhaltung mit Edeltraut, insbesondere über den Lindlerer Schlosspark. Und wir haben darüber gesprochen, wie es denn mit dieser Schlossklinik eigentlich weitergehen sollte. Denn wie oberberg-aktuell.de im Lokalmix schrieb, 6.12.2023, Lindlar. Die Limes Schlosskliniken AG hat die Eröffnung der Burnout-Klinik im Schloss Heiligenhofen verschoben. Eigentlich hätte im Lindlerer Schloss Heiligenhofen schon längst eine Burnout-Klinik eröffnet werden sollen. Eigentlich. Denn nach dem Verkauf des Schlosses samt umliegenden Gelände durch den Landschaftsverband Rheinland im Jahr 2015 gab es immer wieder Verzögerungen. Kurzer Ausflug in die Geschichte. Der Landschaftsverband Rheinland verkauft das Schloss samt Vorburg und dem denkmalgeschützten Schlosspark 2015 an die niederländische Kapitalgesellschaft Domedal. Im Sommer 2022 wurde die Klinik von der französischen Periel Group erworben. Sofern ich das richtig gelesen habe, gibt es aber einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan und daran anhängig einen Durchführungsvertrag, den die Gemeinde Lindlar mit dem Vorhabenträger Projektgesellschaft Schloss Heiligenhofen geschlossen hat. Laut Bürgermeisterinterview mit Oberberg aktuell sollte das Bauvorhaben 36 Monate nach Baubeginn abgeschlossen sein. Das klappte aber nicht und so gab es mittlerweile zwei Fristverlängerungen, deren zweite Ende 2022 auslief. Deshalb soll es einen Wechsel des Vorhabenträgers geben, der wiederum Vertragspartner für den Durchführungsvertrag mit der Gemeinde werden müsste. Dafür müsse der Eigentümer der Projektgesellschaft kündigen, damit das im Gemeinderat neu beraten werden könne, woraufhin es, sofern es zu einer Zustimmung käme, ein neuer Durchführungsvertrag mit neuen Fristen geschlossen werden könnte, würde was weiß ich. Gründe für die bisherigen Verzögerungen seien Pandemieteuerung, personelle Wechsel innerhalb der Projektgesellschaft und somit wechselnde Ansprechpartner für die Gemeinde gewesen. Seit Monaten ruhen die Bauarbeiten, aber es gibt einen Lichtblick, denn die Limes Schlosskliniken AG schreiben auf ihrer Webseite limes-schlossklinik-bergisches-land.de Zitat: Limes Schlossklinik Bergisches Land ab Herbst 2024. Zitat Ende. Klickt man drauf, erhält man Informationen wie zum Beispiel Privatklinik für psychische und psychosomatische Krankheitsbilder sowie für Abhängigkeitserkrankungen und Essstörungen, bietet die besten Voraussetzungen für Ihre ganzheitliche Genesung, finden Sie mit neuer Kraft zurück ins Leben, liegt inmitten einer Parklandschaft. Naja, wie diese Parklandschaft derzeit ausschaut, ist Hörenden dieses Podcasts bestens bekannt. Seit eben auch, dass der Schlosspark denkmalgeschützt ist, bedeutet das nun, dass er im derzeitigen Zustand bleiben darf oder gar muss, oder dass man ihn in den Zustand von 2015 zurückversetzen darf, sofern das überhaupt noch möglich ist. Wir werden es erleben. Ebenso, ob sich die erwarteten positiven Effekte für Lindler durch neue Arbeitsplätze, Dienstleister und den Besuch von PrivatpatientInnen nebst GästenInnen einstellen, denn ich würde in diesem Park derzeit nicht tot überm Zaun hängen wollen. Schon gar nicht als Privatpatient. Zurück nach Wiehl. Anlässlich des erwähnten Events haben wir schon einen Teil des Weihnachtsmarktaufbaus gesehen. Dieser fand letztes Wochenende statt und selbstverständlich haben wir uns auch den angeschaut. Also den Weihnachtsmarkt doch. Hört selbst. Es ist Sonntag, der 10.12.2023 und ich befinde mich auf dem Weihnachtsmarkt in Wiehl. Auch hier Musik zum selber spielen. Von den Buden hört man wenig. Ich näher mich jetzt vom Hemmplatz, dem Rathausplatz und dann gibt's gleich mit Sicherheit Glühwein. Ich bin begeistert und richtig viel los. Der Eisenbahn fährt, das ist ja Akuma da. Mit Kinners. Riecht auch schon verbrannt. Sollte man die Handbremse lösen. Das riecht ja hier echt nach Bremse, oder? Das ist aber hier wirklich so, als wenn Elektrik brennt. Ne? Ja, wahrscheinlich ja, sind die Kinder. Vielleicht das da, oder? Ein Schmied. Einmal hier runter. Ah, okay. Oder? Schmied würde es erklären. Was schmiedet der denn? Muss gleich mal gucken. Bergisches Glühbier. Ja, das ist wahrscheinlich Zunft mit Gewürzen. Ich würde mir das überlegen, weil das ist Bergisches, nicht Belgisches. Bergisches, das würde ich. Bratwurst mit Brötchen, Currywurst mit Brötchen für 3 Euro, das geht ja. Aber Zunft für 3 Euro für 0,3, das ist ja. Das Glühbier nur? Das wär 2 Euro für eine Pseudo-Kölschstange. Naja, weiß ich nicht. Sie spielen auf dem Rathausbalkon. Warum liegt hier Stroh? Bergisches Landbier, Korn, Zimt, Mandarinchen und irgendwas mit Kirsch und irgendwelchen Teebeutel-Schnickschnack. So, das heißt also, wenn ich für Zunft 0,3 3 Euro zahle, für Cola, Fanta, Sprite, Wasser jeweils auch. Aber das Bergische Glühbier 0,2 für 2 Euro mit diesen Indigränzchen bekomme, wo normalerweise doch das Bergische Landbier teurer ist als das andere. Muss da mindestens ein nicht alkoholisches Getränk geben, was billiger ist als Bier. Ja, vielleicht haben die das hier auf die Menge gerechnet. Nein, ich meine, aber das ja, Wasser normalerweise ja, eigentlich sein, ja, aber 2,50 tja, oder so. Was soll ich sagen? Als der Alkohol. Das ist halt Feuerwehr, ja, ne? Das sehe ich wohl ein mit der Menge. Aber das ist Feuerwehr, das ist so. Der Weihnachtsbaum, ne? Der ist ja schön groß. Da ist auch viel Platz drunter. Ich könnte mich da drunter, aber mache ich nicht. Ich lege mich nicht. Außerdem ist der ja auch nicht mit Dosen behangen. Ich wollte sagen, ich habe deinem Sohn Bescheid gesagt, Dosen verwahren oder neu leer trinken. Das ist schön, weil ich habe ja jetzt im Podcast eben noch gesagt, dass das vielleicht keinen gibt, weil ich ja die anderen nicht mitnehmen durfte wegen dir. Aber dann ist ja schön, dass du es eingesehen hast und vielleicht können wir dann ja dem Herrn Kaulquappe seinen Herzenswunsch erfüllen. Vielleicht macht einfach jemand anders ein Foto, während ich weg bin und ich kriege das nicht mit. Ich muss mir das elend. Das könnte, wie ich bin elend? Nee, die Dosen, ich meine, normalerweise hängen ja derartige Sachen nicht im Baum und ja, unter so Bäumen liegt ja in der Regel ein Bärenfell. Obwohl, ich habe da eine ganz fiese Idee. Ich will gehen. Ich gehe dann und dann räumt ihr nachher bitte wieder auf. Genau das mache ich. Das mache ich. Das ist lustig. Da muss ich dann mal eben rübergehen und ja, das wird witzig. Da schmiedet ein Schmied. Ich hörte. Du hast eine Pommelmütze gekauft. Ja. Du bist in meinem Podcast und hast eine Pommelmütze gekauft. Genau. Guck. Aber die ist vor allen Dingen ist die so. Guck mal hier, das sieht aus wie hier von meinem Mikrofon der Windschutz, ne? Nur viel größer. Das ist meine Schwägerin. Wisst ihr Bescheid? So langsam komme ich in Alter, da ist Aussehen egal. Ja? 20. Ja, bei mir sowieso schon. Aber du bist ja auch noch nicht in dem Alter. So langsam fängt es an, ne? Ist nicht mehr Hauptsache gut aussehen und frieren. Ist eher so, scheißegal wie ich aussehe, Hauptsache warm Kopf. Vor allen Dingen mit der Mütze erkennt man dich eh nicht. Das ist ja praktisch. Genau. Warst du in Köln auch schon auf dem Weihnachtsmarkt? Nee, noch nicht. Nee. Ganz okay. Schlimm. Wir wollten gestern, aber da hat es so geregnet und geschüttet bei uns. Da haben wir gesagt, wir bleiben schön auf der Couch. Aber wir haben ja nächstes Wochenende noch und da habe ich auch noch nichts vor. Und dann werde ich mal gucken. Also hier irgendwie bei nächstes Wochenende ist Advent im Museum in Lindau. Ah, okay. Nee, ich wollte gerne an dem Schokoladenmuseum. Den mag ich gerne. Ah, okay. Da, den zum Beispiel. Aber, oder auch einfach so da vorbei. Das ist echt ein schöner. Und ja, wir haben ja hier jetzt, also wir waren ja, das ist jetzt der dritte. Und okay. Auf allen dreien wird ja nicht gespielt. Ne? Also du musst Musik selber spielen. Ne, wegen GEMA oder so ist ja so an Mucke, in Buden ist nix. Okay. Ne, deswegen ist es ein sehr... Ganz ruhig, ne? Ja, nee, ruhig nicht. Labern ja alle, ne? Man hört es ja an mir, aber wird aber viel erzählt. Wird nicht so Bescheid. Nee, genau. Also diese Weihnachtsstimmung, die ist dann weg. Ja. Schade ja, vor eigentlich. Vor allen Dingen, auch wenn es jetzt nicht so schneit oder jetzt noch so hell ist oder so. Ist das gut. Warum liegt hier Stroh? Kommt jetzt ein Engpass. Ja, ich merke das. Soll ich mal husten, dann haben wir direkt mehr Platz. Mach ich demnächst auch. Hast du gesehen, das war ja bestimmt ein Achtjähriger, der da im Kinderwagen lag. Echt? Ja, da lasse ich mich demnächst von meiner Holden hier durch den Weihnachtsmarkt schieben oder so und esse dabei eine Pizza. Wie der da sein Crepe. Hier ist was los. Das sind die Kartoffelchips. Was kosten die denn hier? Check das. Also wenn du da in die Bude gehst, bist du danach tot. Da riecht es ja mehr wie bei dem Schmied. Scheint derselbe zu sein. Also 6 bis 8 Euro für eine Folienkartoffelgröße. Oh oh. Also, ja, aber riech mal. Also wenn du hier einmal durch bist, bist du an Rauchvergiftung verstorben. Und überall liegt hier Stroh. Das ist sehr bedenklich. Naja, verhungern kannst du nicht. Nach dem Essen kommt jetzt erstmal Glühwein oder so. Ich weiß, ihr dürft nur Kinderpunsch. Marillenpunsch gibt es da hinten. Wir können zurück und dann haben wir noch, was haben wir noch, rechts oben oder was? Rechts oben und dann ins CVM-Haus da. Das ist der Knaller, ne? Wie das hier überall qualmt, das ist der Wahnsinn. Ach, guck mal, ist das nicht diese, nee, das ist eine andere Lieblos-Krippe, warte mal. Die hatten wir in Winter. Die werden dann abends beleuchtet, dann sind sie grünlich, diese Tollen. Ah. Nicht gesehen? Nee. Die standen überall rum, konnten sich die Leute machen. Ja, wir standen oben an der Kirche. Ja. Also die Lindlerer Lieblos-Krippe wird getoppt durch die Wieler Lieblos-Krippe an der Bushaltestelle. Die anderen waren wenigstens in der Wiese. Die ne? waren wenigstens in der Wiese mit einem Hauch Schnee. Aber hier ist das ja einfach nur Ranzpflaster. Hammer. Also so hingehauen. Das ist echt bitter. Zwei. Ich nehme einmal ohne Soße, oder? Ich weiß nicht, ob ich das Brötchen habe. Aber gibt es bei der Schale auch Brötchen dabei? Weiß ich nicht. Ich will aber vernünftig essen. Ja, er macht jetzt eine Schale. Mit Salat. Hallo, zweimal Schale bitte. Ja. Tschüss. Du wolltest keine, ne? Was wolltest du haben? Du wolltest keine, ne? Ich will keine. Gut, dann einmal keine. Ja, aber welche Soße? Einmal und die andere? Die andere kriegt nachher Honigsenf. Ah, kriege ich den alten und den neuen. Zecke. Dann zahlst du auch. Danke. Danke. Danke. je besser zu essen. Ja, aber das Brötchen fehlt halt. Ne? Kann man besser essen, aber ist halt nicht diesen Fischbrötchen-Charme. Ja. Aber der haut da ordentlich Fische durch. Ne? Aber sind dieselben. Ich tausche mal, ich war am Arbeiten, sitze nicht gelangweilt daneben. Jetzt hat die auch noch keinen Glühwein. Ja, und wir wollen noch beim Schmied gucken. Auf jeden Fall. Na denn? Ja, gehen wir erst zum Schmied oder erst einen Glühwein trinken? Wie du möchtest, das ist deins. Du möchtest Glühwein, also bitte. Dann gehen wir einen Glühwein trinken. Einen roten. Ja, klar. Weißt du, kann man nicht trinken. So, was hast du schon den Hand? Einen roten hätten wir gerne. Einen roten nur? Ja. Den 8 bitte. Hälfte Pfand. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Das war nicht das Foto-Ding. Das ist das Foto-Ding. Also 8 Euro für das bisschen. 4. Du hast 8 bezahlt. 4 Pfand. 4 Pfand. 4 Pfand für diesen Stiefel. Wintermärchen steht drauf. Ich überlege, ob wir den mitnehmen. Wir haben 4 Euro Pfand bezahlt. Die sind ja zum Sammeln, steht auch dabei. Hätten wir was für oben im Norden? Hätten wir was? Für den Norden zum Mitnehmen. Also er schmeckt strange. Okay. Ja, dann können wir ja weitergehen, wenn wir mitgehen. Ja. Vielleicht mache ich das nächste Mal so, dann nehme ich mir wirklich so ein Henkelglas mit, so ein kleines, und dann sage ich Mama voll. Ich überlege. Hast du den Herrn Kaulquappe auch schon gesehen? Nein, ich habe den Herrn Kaulquappe noch nicht gesehen. Das ist ja kaum zu glauben. Mein Freund. Du bist aber dabei. Hi. Du bist. Nee, dich haben wir schon da drin jetzt. Da du ja mitkommst hier beim nächsten Mal wegen dem Baum. Aber das war mir zu dreckig da mit dem Baum, deswegen. Gib dem doch noch 2 oder 3. Dann wird das richtig lustig. Das ist mir zu teuer. Vor allen Dingen, du musst mir, ja, 4 ist das Pfand fürs Glas. Da musst du mir schon mehr als 1 Liter reinschütten, damit das überhaupt Spaß macht. Ja. Das kommt drauf an, was man da noch reinschüttet. Ne? Könnte sein, dass hier noch was drin ist, ich weiß es nicht. Natürlich. Ja, ja. Hast du gesehen, wie die das bergische Glühbier machen? Ist der Knaller. Nee. Es gibt hier bergisches Glühbier. Okay. Also gewohnt ist man ja belgisches Glühbier, aber die machen bergisches. Die nehmen einfach bergisches Landbier und tun da Zimt rein und noch Feuer. So ein paar andere Gewürze und noch so ein schlimm. Also ich würde das ja nicht, ich meine das belgische Glühbier, das geht ja noch, ne? Aber hier so ein verunglimpft. Ich mag ja eh kein Zimt, deswegen. Nee, ich auch nicht. Ich hatte das ja erzählt. Bin ich gar kein Freund von. Habt ihr hier mit einen Stand oder was? Ich habe keinen Stand, nee. Weil deine, oder als deine Frau am Kaufen? Ja. Die ist, wenn hier die Käuferin oder so. Ich finde das gut. Aber was verschlägt euch jetzt im Wiener Weihnachtsmarkt? Schwiegervater? Keine Ahnung. Der wohnt ja hier, direkt um die Ecke. Ja, wusste ich noch nicht. Nö, das, wir sind oft hier in Wiel. Hattet ihr schon einen Weihnachtsmarkt in Lindlar? Ja. Okay. Ich habe gedacht, bei uns hätten wir eine lieblose Krippe. Aber die hier, die schlägt alles. Das ist der Knaller. Hörst du in der letzten Episode habe ich den Lindlerer drin und jetzt in der nächsten kommt da der Wiener Weihnachtsmarkt. Gestern in Ruppichdorf, der ist immer schön. Da hat er gesagt, der soll ja schön sein. Ja, nur ist heute nicht. Der Wetter. Na, da hat man keinen Bock. Aber es ist schöner Abend, denn gestern war nur am Regnen. Erzähl. Nächste Woche hast du in Bielstein oben. Ja, Bielstein, da kannst du dich durchschieben lassen. So, was kann man denn noch? Wir gehen immer am Weihnachtsmarkt, um mal Leute zu treffen. Komisch. Klappt ja. Wir hatten uns wirklich hier auf Ruppichdorf drauf gefreut und dann hat es ja nur geschüttet. Ja, hat er schon erzählt. Berg hoch und runter von Kirche zu Kirche, richtig schön. Hat er letztes Mal von erzählt, aber... Ja. Das ist ja auch nicht mehr das, was man damals bis dahin. Ich erinnere mich. Ich bin ja aufgewachsen, ich weiß, damals. Nürnberg ist das Allerschlimmste. Ich habe verkauft noch da oben vom Laden von Mama, als ich Steppke war, ja. Hatte ich meinen Tisch hin aufgestellt beim Weihnachtsmarkt. Und wie lange habt ihr noch gemacht? Nicht mehr lange. Halb 10 kommen sie doch meistens an und wollen Kassen. Nee, wir sind dann auch direkt. Es reicht ja auch. Ja. Ich finde das sehr angenehm. Ich hätte aber auch keinen Bock. Also ich habe gesagt, nee. ich hatte keinen Bock. Ich habe keinen Bock auf dieses, was sie früher mal gemacht haben. Wer ist der Letzte? Wer ist der Letzte? Mal ja. Hat ja Freitag noch zwei Weihnachtsfeiern. Das macht da ja auch zwei Spaß. Kindergärten. Weißt nein, du, wir aber, sind beide Rentner. Wenn das jetzt... Wenn das jetzt noch unten im Park gewesen und wäre, mal, ich wollte doch mal einen würde das, glaube ich, noch ein bisschen ja, klar. aussehen. Ja, kannst ja Mediathek. Ich sag, da geht es immer noch um den Lars Tolli. Das heißt ja nicht, dass du nicht noch, weil ich noch stundenlang am Parkplatz stehen kann. Das haben wir auch schon gehabt. Um 10 Uhr raus, und halb dann standen wir noch bis 11 Uhr anschließend draußen. Dann sind wir gemeinsam zum Parkplatz gegangen, um halb zwei sind wir aufgegangen. Echt, um halb zwei, ja? Um halb zwei. Das ist mal eine Geschichte, hör mal. Ja, das waren noch, eben, war noch im Rheinau. Ja, die goldenen Jahre. Die sind vorbei. Aber jetzt? Vorbei. Habt ihr denn schon mal gegessen? Ja. Ja, Flammlachs. Kann ich empfehlen. Da, Flammlachs. Okay. Da, der Grilllachs. Ja. Die waren auch in Lindler, also genau die. Ja. Auch dieselben Leute. Sehr lecker und in der Schale auch. Also okay. Kann man gut essen. Ist jetzt nicht gerade der Schnapper. Also im Brötchen 8 Euro oder in der Schale 10. Ich sag nur, aber du kannst sehen, wie sie es machen. Ne? Der hängt da auf dem Brett über dem Feuer. Ja, ja. Und der ist echt lecker. Salat runter. So, dann, also kann man gut essen. Soße wählen. Es schmeckt lecker. Auch. Ja gut, dass sie hier überall, sag ich mal, Geld aus den Taschen ziehen. Ja. Da fängt ja schon mit Glühwein an. Wie war das heute Morgen mit... ja, noch haben wir nicht aussehen. Ja, sie wollen zu 4 Personen auf dem Weihnachtsmarkt. Wie können sie sich das denn leisten? Haben sie irgendwelche finanziellen Rücklagen dafür? Du musst Abstriche machen. Du sagst so, entweder esse ich zu Hause, ich trinke einen Glühwein oder ich esse was und trinke den Glühwein nicht. Ja, oder ich rauche das ganze Jahr nicht und habe Geld bis zum Abwinken und kann mich voll fressen und totsaufen. Das habe ich gerade akustisch gar nicht verstanden. Habe ich mir gedacht. Das denke ich. Selbst gestopft oder? Ja, ja, hallo. Klar. Und der Tabak aus Luxemburg. Ach so. Ja, die Fahrerei nach Luxemburg. Was gesagt? Hey, das ist Tabak, was du da war Spaß. Das ist die Kiste. Da sind 700 Gramm drin. 700 Gramm. Die kosten 89 Euro. Und hier bezahle ich, weiß 80 Euro. Da habe ich, gerade mal über 100 bezahlt, seit 20, ja, sogar noch mehr für. Ich hatte mal ausgerechnet, kommst du, wenn du denn die gleiche Menge hier kaufst, über 200 zu hier. Und da zahle ich 18. Und da holen wir dann immer 5 Stück. Da kriegst du dann noch die Hülsen noch mit dabei. Ja, aber du fährst auch halt nach Luxemburg. Also die Fahrt musst du abrechnen. Da holen wir anschließend. Hallo? Da holen wir Kaffee, alles und wir haben einen schönen Tag. Wir sind Kaffee? Rentner. Wir müssen auch mal raus. Kaffee zwischen Kaffee 1,50 Euro bis 2 Euro. Nee, noch nicht, aber günstiger. In der Nähe von Luxemburg, da ist halt mein Spezialautodealer. Und dann fahren wir immer erstmal da tanken, damit wir mit dem Ding auch zurückkommen. Das meine Schwester ist jetzt unter die Dauercamper gegangen und die wohnt. Der Campingplatz ist so weit von Luxemburg weg. Ja. Wenn ich was brauche, kann ich die schicken. Bring mal mit. Ich finde das sowieso, also ökologisch finde ich das super. Da kaufst du dir hier für die Senseo, kaufst du dir die Pets, ne? Ja. Dann hast du so eine Tüte. 100 und in der Tüte, da sind dann alle nochmal extra eingepackt. In dem, das ist super. Das ist furchtbar. Ich habe mir direkt erstmal eine zweite Tonne bestellt. Auch, ne? Nee, ja, so ist das. Da sind sie mittlerweile auch von ab, ne? Weil die auch so teuer werden. Pets wir trinken sowas. Am liebsten normal. Ja, aber Tampon-Kaffee ist natürlich ja, super. Aber wir sind zu unterschiedlichen Zeiten. Ich lasse das den Frauen. Wir haben halt so eine. Ne? So. Also ein Vollautomat würde ich ja auch nicht haben wollen. Also außer du hast so einen Siebträger, aber das ist dann wieder so eine Wissenschaft für sich. Da musst du dich reindenken. Aber wenn du so einen normalen Vollautomaten hast, nur in einem Jahr, da kannst du sehen, wie alles so aus diesem Mahlwerk rauswächst. Ne? Also, oder du musst den komplett zerlegen. Du musst den immer sauber machen. Und nach 3000 Tassen Kaffee kannst du wegschmeißen. Du kennst dich so damit aus, dass du den auseinanderbaust, neue Glühstäbe und alles einbringst. Ich habe früher mal in so einem Krupsding vom Schwiegervater, den habe ich mal zerlegt. Als ich dann gesehen habe, alles, was da drin war, ich habe ihn dann sauber gemacht, zusammengebaut. Aber ich wollte dann keinen Kaffee mehr haben. Das, nee, wir trinken unseren normalen Kaffee. Der ist gut, der schmeckt uns. Ein paar Bohnen handgemahlen, noch in so einer Holzfriemel, ne? So Schublädchen raus, ab in den Melitta-Filter, frisch Eiswasser drin. Geil. Beste, was gibt. So muss. Ja, machen wir ja auch. Ne? Wir haben ja die so Kaffeemaschine, wir haben jetzt nicht hier so eine, sondern die brüht, also die kocht erst und dann brüht die. Ach, die Philips. Aber wenn du halt faul bist, ne, hast du halt dieses Tampon-Ding, ne? Ja, das sind wir ja nicht. Ja, ich schon. Ihr seid ja Rentner, ihr habt ja Zeit. Außer ihr habt dieses Dauerabo beim Hausarzt da. Ich kenne das. Also, es gibt ja alte Leute, die sind ja jeden Tag irgendwie beim. Ich war. Nee, ich aber war es gibt aber Leute, die gehen da dauernd hin. Da habe ich mir einen Termin geben lassen. Weil die kommen ja nicht und, raus, die müssen ja mit einem reden können. Die sind alles nur Rentner. Weißt du, und jetzt gehen die hin, machen ihr Telemedizin. Sagen, oder du kannst dich telefonisch krank schreiben lassen als Rentner. Wie sinnlos. Dann war ich denn da? Aber da sind sie jetzt dabei. Ich will erst mal sagen, dass ich in Rente bin. Wenn du als Rentner zum Arzt gehst. Nicht nur als Rentner. Ich aber nicht, dieses Unnütze auch mit der Notaufnahme. Ja, mit der Notaufnahme, das sehe ich ja ein. Ja, aber warum ist das denn? Sag mal ganz ehrlich. Du kriegst keinen Termin mehr bei den Fachleuten. Hast du monatelange Wartezeit. Jetzt hast du irgendwas, was du hast. Ich sag mal, du hast einen Rücken. Du hast eine Blockade. Die müsste nur gelöst werden. Du kriegst aber keinen Termin, weil alles voll ist. Weil die Ärzte hergehen und sagen, wir haben nur ein bestimmtes Budget. Ja. Also gehen wir her und fahren unsere Patienten schön runter, damit wir dann am Schluss den ganzen Monat ruhig was zu tun haben. Und du kriegst keine Termine. Und dann gehen die Leute anschließend her und fahren ins Krankenhaus, weil der die Notaufnahme ist. Was ja nicht richtig ist. Dann hast aber da kommen sie dann vielleicht noch. Dann hast du freie Arztwahl. Und dann liegst du da in der Notaufnahme ungefähr 24 Stunden, bis du drankommst. Und mit ein bisschen Glück ist die Blockade bis dahin weg. Nein. Ja, ist doch geil. Ja, hast du eine Blockade gehabt? Kannst du vergessen. Nein, aber naja. Und das Schlimme daran ist, da könnten sie so schnell eben beheben, die Blockade zu lösen. Du kriegst nirgendwo einen Termin, der du kannst. Ja, aber es lohnt ja auch nicht mehr, Arzt zu werden, hier bei dem, wenn du hier pauschal mit ein paar Pfennig pro Nase abgefertigt wirst oder so. Ne? Aber naja, dafür zahlen wir ja alle ein. Ja, ich natürlich. Erinnere mich. Ja, du zahlst ja mittlerweile nur noch, egal was ist. Ich habe jetzt zwei Backenzähne gezogen gekriegt. Man hat einen Goldbarren noch reingelegt gekriegt. Und dann mussten sie angeblich da was reintun für die Entzündung. Ja. Der Spaß, was sie da reingetan haben, ob das so ein dünnes Plättchen oder was, ich kannte nicht sagen. Kleiner Goldbarren war das. 135 Euro hat mich denn der Spaß. Ein bisschen Salbe da rein, in die zwei zuhörende Zahnlücken, also wo die Zähne drin waren. Knaller, ne? Ja. Du willst gar nicht wissen, was mein Implantat gekostet hat. Ja, da sprechen wir auch nicht drüber. Hast du eine Zusatzversicherung? Nein. Ja. Ja, die habe ich mir irgendwann mal besorgt vor Jahrzehnten. Da bin ich auch froh drum. Damals war es noch günstig. Ich habe einen Sohn, der hat ein Haus in Österreich. Läuft halt gut. Ja, du legst das Problem, ich habe ja hier jetzt hinten, muss das gemacht werden. So, aber du kriegst ja nirgendwo eine 100%ige Garantie. Ich habe oben Brücken. Und da an dieser Brücke, ne, der mittlere fehlt, den hast du drei Stück. Hast du an einem von den Zahn was dran? Ist vorbei. Sie die abmachen, ist vorbei. Ja. Und dann müssen sie bei der nächsten Brücke die auch abmachen. Dann sind, ja. Und dann fängt sie wieder an, die ganze Chance zu beziehen. Das war der Punkt, wo ich dann gesagt habe, nee, ich kenne ja meine Zähne. Ja. Also wenn jetzt hinten der siebte fehlt, ne, ist egal, da kannst du mit leben. Aber jetzt noch einen guten beschleifen lassen, um da hinten Brückenkonstruktion zu machen, wo du dann den letzten Zahn vielleicht irgendwann, weil der eh schon wurzelgefüllt ist, verlierst. Und dann ist die ganze Brücke hin. Kann dann ja lieber, aber auch passieren, dass da eine Entzündung ja, kommt. Ja, aber lieber ein Implantat. Und ich habe da einen sehr guten Kieferchirurgen am Start. Der war vorher bei meinem Zahnarzt. Der hat sich dann mit so einem anderen zusammengetan in Gladbach. Also die Schrauben, die er da, diese Schrauben mit Drehmoment, Schlüssel und... Weiß ja, ich bin ja eh bei diesem. Ja, also ich weiß. Ich bin bei so, dir. Dann gehen sie da mit diesem Drehmomentschlüssel und schrauben dir das Schräubchen rein, machen nachher noch irgendwie so eine Ultraschall-Testdings mit Resonanz und damit du auch genau weißt, dass der super eingeheilt ist und bla. Also ich habe keine Probleme mit dem Niveau. Also, das ist super. Es kann aber trotzdem immer noch. Ja, natürlich. Trotz allem auch das, immer was passieren. Ja. Wir waren schon überlegen, weil von Sabines Sohn. Und die haben sich zum Beispiel auch ihre Zähne alle in Ungarn machen lassen, weil das wesentlich was günstiger meinst du? Ist. Ja. Die haben da gute Erfahrung. Also da könnte man über die Kontakte das machen ja viele. Ist, viel dazwischen gekommen. Aber vorher, dann sind wir nach Ungarn gefahren, da kriegst du was deine Garantie etc. Kannst du jedes Mal so, ich kenne das. Kommen wir mal weiter. Wir gehen jetzt mal zum Schmied und noch in den... Egal, wo du hinkommst. Und ich denke mal, das wird auch noch schlimmer werden. Aber der Lutti, ne? Ja. Der wird sich so freuen, dich in meinem Podcast zu hören. Der ist begeistert. Nicht? Natürlich. So, na, jetzt ohne Scheiß. Soll ich es rausschneiden oder darf es drin bleiben? Warum denn nicht? Lass doch drin. Ja, gut, dann seid ihr drin. Gib mir einfach mal... Ich schicke dir einfach mal eine Message. WhatsApp. Nee, WhatsApp habe ich nicht. Wie gefällt es euch denn? Ich schicke dir über Geocaching eine Message. Ja, und das Essen ist gut. Sag mal, wann. Ja. Ich schnitzel nicht. In der Regel kommt es donnerstags. Die Wieler Zusammenfassung. Die Pizza ist gut. Die Wieler Zusammenfassung von über mehrere Loks. Also ich habe eine Loklese gemacht über die Jahre, die wir hatten. Da, wo sich auch der Grixelbrück im Lok, in seinem Lok drauf bezogen hat. Weil da hat er gesagt, kann ich kommen, aber ich hatte TJs Podcast mit. Die kam vor 2 Wochen. Jetzt Donnerstag war Lindler und diesen Donnerstag, also jetzt den nächsten Donnerstag, mutmaßlich kommt mit ein bisschen hier vom Wieler Stammtisch und das hier. Und ja, also Donnerstag, Freitag kannst du sagen. Schick dir die Seite. Ich schick dir mal einen Link und dann. Wir schicken. Gut. Macht es gut. Schönen Feiertage. Ja. Ohne hätte er eine höhere Stimme. Ha? Er ist Mitglied, aber ohne hätte er eine höhere Stimme. Ja, ich kenne das Problem, aber das kann sich auch manchmal sehr schnell ändern. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Ciao. Tretblasebalg. Ja, früher war Rauchen noch gesund. Das ist quasi ein Tretblasebalg mit Riemenantrieb unter Kohle. Da ist jetzt das Metallstück drin. Die gehen ja heute weg wie Ausreiseanträge. Auf einmal. War ich aber nicht. War gut genug für einen Tinnitus und genug eingeatmet, aber ja. Aber die Idee mit diesem Tisch ist gar nicht mal so schlecht, weil dann hast du ganz einfach unten so einen kleinen Ventilator, den du unten drunter mit dem Fußriemen, ne, antreibst, kriegst dadurch richtig Hitze. Das ist ja noch besser als bei mir im Grillkamin damals mit der Coin. Der Hammer. Jetzt wird es schwierig, wenn da Leute im Weg stehen. Wo wolltest du jetzt hin? Wolltest du da noch rein? Hölle. Diese Tür wegen Brandschutz immer schließen, aufgekeilt. Auch diese Türe aufgekeilt. Tja, da giltet das halt nicht mehr. Ne, bei Weihnachtsmarkt, genau, das ist wurscht. Na gut, das war's. Okay, denn das klingt nach einem Esel, ne? Ja, schon wieder ein Esel ohne Teddys zum Kotzen. Live-Krippsche oder was? Könnte ich ja theoretisch schon direkt abschließen, ne? Damit endete für mich die Weihnachtsmarktsaison 2023. Das Glanzlicht der Vorweihnachtszeit sollte mir allerdings noch von meiner Holden geboten werden, doch hört selbst. Ihr hört nix. Tja, leider ist die Aufnahme in den Fritten und selbst für diesen Podcast unzumutbar. Aber das Ende will ich euch nicht vorenthalten. Ich bin noch unbegeistert. Ja, siehst du einen Hai? Hier diese komischen Äffchen und alles mögt, aber... jetzt. Das sieht nach Hai aus. Blähhai. Der ist doch schön für am Sofa, oder? Soll ich so einen nehmen für am Sofa? Nehmen wir die großen. Das ist doch schön. Die haben hier auch Delfine, aber das braucht ja keiner. Der macht sich gut auf dem Sofa. Das ist da hinten, gibt es die auch. Nichts über einen großen Hai. So ein Hai und ein Messerblock, das ist ja alles, was man braucht. Du hast schon was gebraucht. Ja, ein bisschen. Die ja noch nicht. Ja, ich habe einen großen Hai. Das ist nur noch nicht bezahlt. Guck mal, ich habe sogar hier eine Babywanne für einen großen Hai, wenn ich den... Was ist das denn? Hier sind das Decken oder ist das hier zum Anziehen oder zum selber stopfen? Badeanzüge? Gibt es hier auch für Erwachsene? Gibt es nicht für Erwachsene, ne? Das ist aber schade. Würde mich ja freuen, wenn es so ein Ding gäbe. Würde mir bestimmt gut stehen. Kannst du sie ja nähen? Farbe, was? Ich mir nähen. Aha. Wenn's die Socks. Ja, liebe Kinder, und so kam euer Großvater endlich zu seinem langersehnten Blähhai. Seitdem liegt der auf der Sofalehne und kuschelt nicht nur an Weihnachten mit dem kleinen Jack. Und mit dieser Bomben-Weihnachtsgeschichte endet Konservenradio Dosenhausen, Konserve 166 vom 13.12.2023. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.